noch ganz vergessen, natürlich hier war heute Abend auch als Gast der DJ Most Wanted, Möse Wanted. Und der macht ja immer einen auf Hip-Hop wie abgerissen, aber ich sag dir, wir setzen demnächst ins Internet ein Foto von dir, weil du standest oberkörperfrei, Möhren verteilend auf dem Love Family Park, mein lieber Mo. Das setzen wir noch ins Internet, so ein Bild. Das, so geht das nicht. Weil vor den Hip-Hopern immer einen auf cool machen und dann aber bei uns Technos immer abgehen wie die Drecksauer, ne? DJ Most Wanted. Schönen Gruß. Studio Christiane Stiefel. Bundesarbeitsminister Müntefering sieht mit Blick auf die aktuellen Daten der Bundesagentur für Arbeit die Wende auf dem Arbeitsmarkt geschafft. Der SPD-Politiker nannte die 4,25 Millionen Arbeitslosen im Januar eine stolze Zahl. Zwar ist die Zahl der Erwerbslosen seit Dezember um rund 239.000 angestiegen, das ist aber der geringste Zuwachs in einem Januar seit 5 Jahren. Im Vergleich zum Vorjahresmonat ging die Arbeitslosenzahl um rund 750.000 zurück. CDU-Generalsekretär Pofalla warnte aber davor, sich jetzt auszuruhen und verwies dabei auf die dringend nötige Neuordnung des Niedriglohnsektors. Allerdings nicht mit den von der SPD geforderten gesetzlichen Mindestlöhnen, sondern durch ein Kombilohnmodell, wie es die Union befürwortet. Die bisherigen Regelungen bei der Erbschafts- und Schenkungssteuer sind nach einem Beschluss des Bundesverfassungsgerichts unzulässig. Die niedrigeren Steuern für Erben von Immobilien und Betrieben verstoßen gegen den Gleichheitsgrundsatz, heißt es in dem Urteil. Erben von Bargeld und Wertpapieren mussten bislang eine höhere Steuer zahlen. Bis Ende 2008 muss der Bundestag jetzt eine Neuregelung schaffen. Unterdessen hat sich SPD-Chef Kurt Beck für eine stärkere Besteuerung großer Erbschaftsvermögen ausgesprochen. Bei großen Immobilienvermögen müsse auch ein angemessener Betrag erbracht werden, so Beck in Brüssel. Das Einfamilienhaus des Normalverdieners sei davon aber nicht betroffen. Zum Fußball. 2 Trainerwechsel in der Bundesliga an einem Tag. Bei Borussia Mönchengladbach ist Jupp Heynckes auf eigenen Wunsch gegangen. Kurz darauf teilte der FC Bayern München mit, sich mit sofortiger Wirkung von Felix Magath zu trennen. Nachfolger wird vorerst bis Saisonende Magaths Vorgänger Ottmar Hitzfeld. Zu den Gründen für den Trainerwechsel sagte Bayern-Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge: Wir haben sicherlich auch, da mache ich keinen Hehl raus, aus Sorge um die aktuelle Entwicklung, um den Tabellenplatz. Wir sind ja nur noch Tabellenvierter, aus Sorge ganz einfach auch hier aus den Champions-League-Rängen gänzlich zu verschwinden, eben diesen Schritt getan. Sunshine Life Hardliner mit Felix Kröcher, dem letzten Warm-Up-Special vor der Winterworld und einem Gast-DJ aus Brasilien. DJ Murphy spielt für euch seine Hardliner-Premiere. Direkt hier bei mir in der Sendung, finde ich sehr schön. Der legt gleich los. Schreiben könnt ihr an message@sunshine-life.de. Ich halte euch jetzt, ich halte jetzt mal einen Schnabel und lasse DJ Murphy ans Werk. Wünsche euch viel Spaß in den nächsten 2 Stunden. Beep, beep. schon als Hardliner mit Felix Kröcher und für euch an den Decks heute DJ Murphy. Finde ich sehr geil, was er macht. Und ihr könnt weiterhin schreiben an message@sunshine-live.de. Dream Dance, das Original. Starte mit dem Delfin voll durch ins neue Jahr. Nur hier bekommst du die frischesten Trance-Hymnen und wirklich alle Hits. Dream Dance 42. Folge dem Delfin. Olladi, olladi, olladi. Ich hab ganz schön Kohldampf. Ja, la, la, wie wär's mit nem Big Rösti? Olladi, olladi, olladi. Ja, klar. Auf geht's. Auf zur McDonald's Hüttengaudi. Jetzt mit dem herzhaften Big Rösti und den leckeren Emmentaler Herzen. Da jodelt's in der Hütten. Ich liebe Sunshine Life, wir sind unter euch. Unter euch. Sunshine Life, Hardliner. fucking dick. beat of the drum. Beat of the drum. Bang, bang, bang, bang to the beat. Bang, bang, bang to the beat of the drum. Beat of the drum. Thank you. Hardliner. We'll be right back. Hardline auf Sunshine Live mit Felix Kröcher und die letzte Stunde für euch, DJ Murphy an den Decks. Jetzt machen wir einen Wechsel, jetzt spiele ich noch eine Stunde für euch und ja, ihr könnt weiterhin schreiben an message@sunshine-live.de. Ich wollte das Set jetzt mal nicht unterbrechen, ich lese dann eure Mails gleich mal vor. We all came together in this place because of one thing. Yes. Because it's time to remember the expression that is essential of electronic music. It's time to face the headlines of our movement again. What I'm talking about is called techno music. This music is an uncontrollable thing that no one can really understand. This music has become a force in our society, and we all came together to celebrate this vibe, to feel the rhythm and lose control. You may listen to it slow, you may listen to it fast, forward or break beats. It doesn't matter to us, cause now is the time to come together again. And if you cannot cope with it, get the fuck out. Cause in our club and our techno music, it's ours. And in our club, there will only be techno music. Let's get this party started now. Let us tear the club up. And this is my message, and I will declare, let there be techno music. Let the whole world hear us shout. Let's go techno. Let's go techno. Let's go techno. Let's go techno. Let's go techno. Hardliner mit Felix Kröcher. Was ein schöner Abend. DJ Murphy, die erste Stunde heute hier live gespielt. Er muss jetzt an den Bahnhof schon wieder zurück. Und ja, die nächste Stunde, beziehungsweise wir sind ja schon in der nächsten Stunde, die mache noch ich für euch für diese Woche. Und das ist eigentlich unser letztes Warm-up vor der Winterwelt. Die findet nämlich am Samstag statt in der Sporthalle Oberwerth in Koblenz. Und letztes Jahr schon sehr geile Party gewesen. Und ich glaube, dieses Jahr wird noch richtig einer draufgesetzt. Das Line-Up ist der Hammer. Monika Kruse ist am Start, Chris Liebing, DJ Murphy, der eben gerade hier gespielt hat. Kennt ihr auf jeden Fall. Und der Boris spielt live. Boris S. Wer ist noch dabei? Karotte, stimmt. Der muss auch zum Zug. Alle müssen zum Zug. Keiner fährt Autos. Warum fahren DJs eigentlich keine Autos und nur mit dem Zug? Wen wundert's? Moin alle zusammen da. Wunderbare Gastshow. Willkommen zu euren E-Mails. Bevor ich mich hier noch verlabere. Gefällt mir. Ich wollte gerade mal einen kleinen Aufruf starten. Hat jemand vielleicht noch zwei Plätze für zwei Schlagermädels, die mittwochs von 22 bis 0 Uhr dort ein Zuhause finden? Dann kommen die nämlich nicht immer in mein Zimmer und drehen die Anlage erneut auf 0 runter, wenn es hier abgeht. Tja, und wollt schon immer mal sehen, wie viele Wochen andere das aushalten mit Hardliner im Haus. Ah, okay. Darum starten nun mit den Grüßen alle Zuhörer dieser Sendung. Überflüssige Experiment. Das schreibt der Stefan. Und ich habe mich total verhaspelt in der. Stefan, was schreibst du denn sowas? Bringst mich total durcheinander. Gute, hi, grüße mein Schatz Elisa, die bestimmt auch gerade den wunderbaren Klängen lauscht. Das war's eigentlich. Ansonsten schöne Grüße an alle Hardliner und natürlich an dich, lieben Felix. Freue mich schon auf das Tanzgewitter im Fusion mit Rush und dir. Das schreibt der Rob. Rob, ich freue mich auch aufs Fusion. Das wird bestimmt eine Hammerparty. Ich muss schon wieder los zum Mixen, aber ich habe noch einige E-Mails. Ihr habt nämlich schon wieder einiges hierher geschickt. Also ich lese mir da noch ein bisschen durch, muss aber zwischendurch auch ein bisschen mixen, jetzt wo der Murphy weg ist. Tja, mir bleibt auch wirklich nichts Spaß. Live Hardliner mit Felix Kröcher. Ja, und was eine tolle Sendung. Nochmal vielen Dank an DJ Murphy, der jetzt schon im Zug sitzt, nach Hause. Nicht nach Brasilien. Wir haben im Zug vielleicht ein bisschen weit. Aber er hat ein sehr geiles Set gespielt von 22 bis 23 Uhr. Die letzte Stunde war noch ich für euch dran. Ich wünsche euch noch eine schöne Restwoche und vielleicht sehen wir uns am Samstag in Koblenz, wir nicht, bei der Winterworld in der Sporthalle Oberwert. Genau, so sieht's aus, Chris Liebing, Monika Kruse, Boss S. Murphy, Karotte, Man at Arms ist, glaube ich, auch mit dabei, hoffentlich. Sag ich jetzt mal so. Also, es ist jede Menge geboten dieses Wochenende. Ich freue mich auf euch und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder. Mittwoch, Hardliner auf Sunshine Live.